Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen dafür, dass ihr einen Unterricht teilnimmt, dem das Erbe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verteilt wird. Möge Allah azza wa jal uns zu seinen Erben machen. Allahumma amin. Wir werden heute inshallah ta'ala fortsetzen, nachdem wir zuvor über zuletzt gesprochen haben, über den Tathweeb beim Fajr Adhan. Reden wir nun über die zweite Situation, in der der Adhan mehr als einmal ausgerufen wird für ein und dasselbe Pflichtgebet. Und zwar ist das das Fajr-Gebet. Darüber haben wir bereits gesprochen, und zum anderen das Jum'a-Gebet. Zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wurde der Adhan ausgerufen, sobald der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Freitagskanzel betreten hat. Und später dann, zur Zeit von Uthman radiallahu ta'ala anhu, nachdem die Leute mehr geworden sind, war es nötig, einen zweiten Adhan ausrufen zu lassen. Und so heißt es in einer Überlieferung von As-Sab ibn Yazid, dass der erste Adhan zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam, zur Zeit von Abu Bakr und zur Zeit von Umar radiallahu anhum, dann stattfand, als der Imam sich auf die Kanzel setzte. Als dann das Kalifat von Uthman radiallahu anhu war und die Menschen mehr wurden, ordnete Uthman an, einen dritten Adhan am Freitag auszurufen. Dieser wurde dann bei Az-Zawra ausgerufen und so blieb es dann auch. Az-Zawra ist entweder eine Stelle in Medina oder ein Stein, der neben der Moschee war, auf die sich der Muadhin gestellt hat, damit der Adhan weiterreicht. Und an diesem edlen Hadith sehen wir, was wir auch beim letzten Mal erwähnt haben, ist, dass im Urf der Leute damals und auch sprachlich gesehen bezeichnet man jeden Gebetsruf als einen Adhan. Denn Adhan bedeutet sprachlich den I'lam, das heißt Bekanntmachung. Insofern bezieht sich der Adhan sowohl auf den unter das, was wir normalerweise unter Adhan verstehen, als auch, das heißt den Gebetsruf, durch den die Gebetszeit bekannt gemacht wird, als auch auf die Iqama, die auch als Adhan bezeichnet wird. Und hier hat er, radiallahu anhu oder rahimahullah, gesprochen von einem dritten Adhan am Freitag. Und das kommt nur, man kann nur von drei Adhan sprechen, wenn die Iqama ebenfalls als ein Adhan gewertet wird. Dann ist der erste Adhan, der ausgerufen wird, noch bevor die Menschen sich zum Jum'a versammelt haben, damit die Leute eben erscheinen. Der zweite Adhan, wenn der Imam die Kanzel betreten hat. Und der dritte Adhan ist dann die Iqama. Und dieser Gebetsruf, dieser Adhan zur Zeit von Uthman radiallahu anhum, die Gelehrten haben keinen Unterschied gemacht zwischen unterschiedlichen Situationen. Sie haben grundsätzlich diese Sunna von Uthman radiallahu anhu so hingenommen, wie sie uns überliefert worden ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der gesagt hat, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten besonnenen Kalifen nach mir. Und zu diesen gehören zweifellos Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Und er hat diesen Adhan eingeführt, und so haben wir uns an diesen Adhan zu halten gemäß der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und die Tatsache, dass dieser Adhan eingeführt wurde, weil er damals gebraucht war, das heißt, weil die Leute viel wurden und es nicht ausgereicht hätte, die Leute zum Gebet zu rufen, wenn der Adhan erst nachdem der Imam die Kanzel bestiegen hat, ausgerufen wird. Diese Ursache, der Grund, warum dieser dritte Adhan eingeführt worden ist, die Ursache dafür, sie ist nicht immer gegeben. Und die Regelung hängt aber nicht davon ab. Und das gibt es in der Scharia, dass eine Sache eingeführt wird aufgrund eines bestimmten Ereignisses und trotzdem auch nachdem dieses Ereignis oder die Situation nicht mehr gegeben ist, trotzdem bleibt dieser Adhan oder diese Sache, die eingeführt worden ist, weiterhin als eine Ibadah. Und ein Beweis dafür oder ein Beispiel dafür haben wir in diesem Fall, in dem die Gelehrten diesen Adhan angenommen haben und nicht gesagt haben, wenn es viele Menschen gibt, dann rufen wir einen dritten Adhan aus. Und wenn es wenige gibt, dann machen wir nur zwei. Oder wenn man in der Stadt ist, macht man drei. Und wenn man am Dorf ist, auf dem Land ist, macht man nur zwei. Denn damals, auch die Leute damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hätten unterscheiden können, zur Zeit von Uthman radiallahu ta'ala anhu, hätten auch unterscheiden können zwischen der Großstadt und der Kleinstadt und dem Dorf. Haben sie aber nicht gemacht. Deswegen haben wir auch nicht das Recht. Und auch in der Praxis, wenn jemand anfängt zu sagen, wir machen eine Fallunterscheidung, obwohl die Menschen damals keine Fallunterscheidung gemacht haben, kommt man sofort in ein Problem. Warum? Das Problem lautet, dass wer bestimmt die Größenordnung und wer bestimmt, wie viele Menschen oder wie groß die Stadt sein muss, dass es mal einen zweiten oder dritten Adhan ausruft. Und deswegen ist es besser, man lässt diese Sachen komplett weg, weil sie auch gar nicht überliefert worden sind. Und das merkt man auch zum Beispiel, zum Beispiel beim Reisegebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns yani klar gemacht in einem Hadith, aus dem man ableiten kann, dass nicht jede Entfernung als eine Reiseentfernung gilt. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben die Reiseentfernung abhängig gemacht von dem, was die Leute als eine Reise bezeichnen oder empfinden. Und ihr wisst, die Leute haben unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten. Das ist also eine Sache, auf Arabisch sagt man Layan Dabit. Das heißt, man kann dafür keinen klaren Maßstab anlegen. Kann sein, zwei Leute verreisen, der eine sieht es als Reise, der andere sieht es nicht als Reise. Deswegen, statt dass man aus der Sprache der Menschen, aus dem Sprachgebrauch der Menschen herausliest, was sie als Reise bezeichnen, dann gehe ich lieber zu den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und lese dort heraus, was als eine Reise bezeichnet wird, dann bin ich auf dem sichereren Weg und auf dem geraderen Weg und habe ein besseres Argument bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn in beiden Fällen gibt es keine hundertprozentige Aussage, sondern man muss es herauslesen. Dann lese ich es lieber heraus aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es ist ja klar, dass was der Prophet gesagt hat sallallahu alaihi wasallam Vorrang hat gegenüber was die Menschen empfinden oder denken oder was sie für eine Reise halten oder nicht. Und auch in diesem Fall, die Ähnlichkeit liegt darin, dass sie damals keinen Unterschied gemacht haben, in diesem Fall zwischen einer kleinen Stadt und einer großen Stadt. Und deswegen hat niemand das Recht, diesen dritten Adhan, der ausgerufen wird, noch vor dem bekannten Adhan am Freitag, als eine Neuerung in der Religion zu bezeichnen. Und wer so etwas macht, muss seine Aussage selbst verantworten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Adhan, wenn er als ein rechtmäßiger Adhan gilt, dann gilt für ihn nach manchen Ulama, rahimahumullah ta'ala, das Gleiche, was nach anderen Adhans gilt. Und zwar sagen manche, dass man danach auch nicht mehr die Moschee verlassen darf und dass man danach auch zwei Raka'ah verrichten darf, denn der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, zwischen jeden beiden Adhans darf man zwei Raka'ah verrichten. Andere Gelehrte, rahimahullah, sagen, er ist zwar gesetzlich, aber wir behandeln ihn nicht in jeglicher Hinsicht wie jeden anderen Adhan. Und diese Ansicht scheint die stärkere Ansicht zu sein. Insofern, wenn jemand nach dem ersten Adhan am Freitag von den dreien zwei Raka'ah verrichtet oder vier Raka'ah verrichtet, einfach beten, er darf beten, weil es eine Gebetszeit ist, es sei denn, die Sonne steht am höchsten Punkt im Himmel, dann natürlich darf man kein Salah verrichten. Allah weiß am besten Bescheid. Wir haben gerade darauf hingewiesen, dass der Muslim, wenn er den Adhan gehört hat, die Moschee nicht mehr verlassen darf. Und der Grund dafür ist der folgende Hadith von Abu Sha'tha. Er sagte, wir saßen einmal mit Abu Huraira radiallahu anhu zusammen in der Moschee Als der Muadhin den Adhan ausrief, stand ein Mann auf und ging weg. Hierauf verfolgte Abu Huraira radiallahu anhu mit seinem Blick diesen Mann, bis er die Moschee verließ. Dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu, was den da angeht, so hat er nicht auf Abu al-Qasim gehört. Was den da angeht, so hat er nicht auf Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa sallam gehört. Und dieses Verbot beginnt, sobald der Muadhin mit dem Adhan beginnt. Sobald der Muadhin mit dem Adhan beginnt, gilt dieses Verbot. Das heißt also, man muss nicht erst warten, bis der Adhan komplett zu Ende ausgerufen worden ist, sondern sobald er beginnt, beginnt dieses Verbot. Danach darf man die Moschee nur noch aus einem dringenden Grund verlassen, wie zum Beispiel, wenn man keinen Wudu hat, denn ohne Wudu darf man kein Salah verrichten. Und manche Leute machen bei solchen Sachen Ijtihad. Das heißt, sie sagen, machen zum Beispiel Fallunterscheidungen und sagen, ja, aber wenn ich die Moschee verlasse, um in eine andere Moschee zu gehen, dann ist es doch mit Sicherheit besser, wenn diese andere Moschee, also zumindest ist es doch das Gleiche, ob ich dann in der Moschee gebetet habe, in der ich mich befinde, oder ob ich in die neue Moschee gehe, wo auch in der Gemeinschaft gebetet wird. Oder ein zweiter Fall ist, stell dir vor, du verlässt die Moschee, in der du drin bist, um in eine Moschee zu gehen, die in der Nähe ist, in der mehr Betende beten. Oder es ist zum Beispiel Al-Masjid al-Haram oder Al-Masjid al-Nabawi oder Al-Masjid al-Aqsa. Und hier in diesen Fällen muss man aufpassen, denn der Gesetzgeber, wenn er dir etwas angeordnet hat, dann ist es immer sehr gefährlich, wenn du durch logische Gedankenschlüsse diese Gesetzgebung außer Kraft setzt. Denn in diesem Hadith gibt es keine Fallunterscheidung, ob man die Moschee verlässt für eine andere Moschee oder ob man die Moschee verlässt, also für eine andere Moschee, die gleichwertig ist oder eine andere Moschee, die wertvoller ist. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, was diesen Mann da angeht, so hat er Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa sallam zuwidergehandelt, war ihm ungehorsam gegenüber. Und das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Sache verboten hat. Und die andere, und warum ist es immer gefährlich, wenn man mit seiner Logik versucht, solche Gedanken, solche Gesetzgebungen außer Kraft zu setzen oder zu spezifizieren für bestimmte Situationen? Weil man genauso umgekehrt auch dagegen argumentieren kann. Also genauso wie er sagt, ich verlasse die Moschee ja nur, um etwas Besseres zu erreichen, kann man genauso gut andersrum argumentieren und sagen, was lässt sich wissen, was die Weisheit hinter diesem Gesetz ist. Die Weisheit hinter diesem Gesetz mag ganz einfach sein, dass der Islam darauf achtet oder darauf Acht gibt, dass die Muslime in einer Gemeinschaft gemeinsam beten. Und dass jedes Schwimmen gegen den Strom einfach verurteilt wird. Und wenn eine Person in der Moschee sitzt und nicht mit der Gemeinschaft betet, während die Gemeinschaft betet, dann würde man diesen Menschen schief anschauen. Und das gilt ja wohl erst recht, wenn nach dem Adhan ausgerufen wurde, dass jemand die Moschee verlässt und weggeht. Das heißt also, die Gesetzgebung beschützt dich, schützt auch deine Würde, schützt hier deinen Ruf, den du dir gerade selbst zerstören möchtest, nur mit dem Argument, weil du sagst, du möchtest woanders hingehen, woanders beten. Wenn du woanders gehen möchtest und beten willst, dann verlass die Moschee rechtzeitig vor dem Adhan, aber nach dem Adhan würdest du dann diesem Hadith zuwiderhandeln. Außerdem gilt auch eine Grundregel, und zwar, إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. Das heißt also, wenn wir zwei Anordnungen haben, die eine sagt, mach etwas, und die andere sagt, mach etwas nicht, dann hat das Verbot grundsätzlich Vorrang. Also hat das Verbot Vorrang. Deswegen, das Verbot lautet, verlass die Moschee nicht. Und diese Sache hat Vorrang, selbst wenn es eine Anordnung gäbe, etwas anderes zu machen, und zwar die andere Moschee zu gehen. Aber das gibt es auch gar nicht. Und deswegen hat man in diesem Fall in der Moschee zu bleiben, in der der Adhan ausgerufen worden ist, solange es, wie gesagt, keinen triftigen Grund gibt. Der Adhan, nachdem wir nun erfahren haben, wie er ausgerufen wird, gibt es natürlich noch ein paar weitere Regelungen über den Adhan. Sollten wir uns über die Iqama unterhalten. Aber bevor wir über Iqama reden, in manchen Ländern wird der Adhan, Gott bewahre, durch eine Aufzeichnung ersetzt. Das heißt also, in der Moschee wird tatsächlich ein Adhan abgespielt, oder es wird der Adhan übertragen über Radiowellen zentral aus einer Stadt oder aus einer Moschee in der Hauptstadt und dann verteilt in alle anderen Städte. Und das ist natürlich eine üble Neuerung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erniedrigen, der so etwas eingeführt hat, weil dadurch entgeht den Muslimen so großen Lohn, dass sie den Adhan selbst ausrufen. Und die Begründung ist natürlich lächerlich, denn die Begründung lautet bei diesen Leuten, dass sie sagen, wenn der Adhan von den Leuten einzeln ausgerufen wird, dann macht der eine Adhan zu diesem Zeitpunkt und der nächste in der nächsten Moschee macht ihn zum anderen Zeitpunkt. Deswegen vereinheitlichen wir lieber den Adhan, sodass der Adhan gleichzeitig überall ertönt. Und wir sagen, subhanallah, wenn die Muadzin einen Fehler machen und ihre Aufgabe nicht nachkommen, ersetzen wir dann diese Sache durch eine Bid'ah. Wie wäre es damit, dass man diesen Fehler korrigiert und diesen Muadzin eben vom Platz verweist und ihm ersetzt durch eine andere Person, die diese Aufgabe nachkommen kann. Deswegen, man korrigiert den Fehler und man ersetzt ihn nicht durch noch etwas viel Schlimmeres. Und jeder von uns weiß, dass der Adhan auch nicht in einem ganzen Land überall zur gleichen Zeit ausgerufen werden darf, aus dem einfachen Grund, weil die Gebetszeit nicht überall gleichzeitig eintrifft. Stell dir mal vor, das Maghrib-Gebet wird ausgerufen und andere Leute, die eigentlich noch fasten müssen, brechen ihr Fasten, weil sie den Adhan gehört haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Aber man sieht, dass die Erfindungen und die Neuerungen keine Grenzen haben. Sie haben keine Grenzen. Nachdem wir über den Adhan gesprochen haben, gibt es einige Regelungen hinsichtlich der Iqama, die ja auch, wie wir gesagt haben, als Adhan bezeichnet wird. Zunächst einmal, wie viel Zeit soll man, die Iqama natürlich wird ausgerufen, damit man den Leuten sagt, jetzt wird der Adhan ausgerufen. Jetzt wird das Salah gleich stattfinden. Jetzt wird das Salah gleich stattfinden. Und wie viel Zeit soll man sich lassen zwischen dem Adhan und die Iqama? Und die Antwort lautet, es gibt in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kennen wir keine bestimmte Zeitangabe zwischen dem Adhan und der Iqama. Das Einzige, was, und das bedeutet, dass es keine bestimmte Zeit oder Minutenzeit gibt, an die man sich zu halten hat. Sondern, was man aber achten sollte, gemäß der Sunna zweifellos, ist, dass man den Leuten genug Zeit lässt, wenn sie natürlich den Adhan hören, also wie damals, der Adhan wurde ja ausgerufen, ganz normal, ohne Lautsprecher, und diese Leute, die den Adhan dann hören können von dem Adhan, sollen die Zeit haben, den Wudu auszuführen, sollen die Zeit haben, in die Moschee kommen zu können und vorher oder nachher auch noch dementsprechend, je nach Salah, ein Sunna-Gebet zu verrichten. Und deswegen gibt es keine bestimmte Zeitangabe, aber diese Sache sollte möglich sein. Und wenn man in Ausnahmefällen das Gebet ausruft, die Iqama ausruft, direkt nach dem Adhan, aus bestimmten Fällen, das ist eine Ausnahme, das ist kein Problem, das ist, entscheidet jede Moscheegemeinschaft für sich, oder zum Beispiel in manchen Gebets, manchen Jahreszeiten, wo das Gebet spät stattfindet, dass man das Isha-Gebet spät stattfindet, dass man dann es direkt nach dem Adhan macht und zu anderen Zeiten, dass man ein bisschen mehr Zeit lässt. Das ist eine Sache, die jede Gebetsgemeinschaft entscheidet, gemäß dem, was für sie am vernünftigsten ist. Aber gerichtigerweise gilt diese Zeitspanne für alle diese fünf Gebete, denn bei allen fünf Gebeten ist es eine Sunna, dass man vorher, also zwischen dem Adhan und der Iqama, ein Sunna-Gebet verrichtet. Und richtigerweise auch zwischen dem Adhan für das Maghrib und dem Maghrib-Salah selbst, denn Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf immer zwischen beiden Adhan ein Salah verrichten. Und ein anderer Überlieferung sagte er sogar, sallallahu alaihi wasallam, betet vor dem Maghrib-Gebet 2 Raka'a. Und deswegen ist das die richtige Ansicht, im Gegensatz zu anderen Ulama, die gesagt haben, dass die Maghrib-Zeit so kurz ist, dass man nur so viel Zeit hat, wie man gerade den Wudu verrichtet und dann das Maghrib-Gebet verrichtet. Das ist so viel zu der Zeitspanne. Aber konkret, wann soll die Iqama ausgerufen werden? Wenn man also in einer Situation ist, wann soll der Muadzin die Iqama ausrufen? Und die Antwort lautet, in der Regel hat eine Moschee einen Imam. Und wenn sie keinen Imam hat, dann hat sie eine bestimmte Person, die vorbetet. Und diese Person, sobald sie zu der gewohnten Zeit die Moschee betritt, soll der Muadzin die Iqama ausrufen. Also wenn normalerweise der Imam die Moschee betritt, zum Beispiel eine Viertelstunde nach dem Adhan, und der Muadzin ihn sieht, dann soll er aufstehen und den Adhan ausrufen. Und es ist keines Wunder, dass er erst wartet, bis der Imam ihn dazu auffordert. So heißt es im Hadith von Jabir ibn Samurah, radiallahu anhu, der Gebetsrufer des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, wartete immer ab und rief die Iqama nicht aus. Erst als er sah, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hinausgekommen war, rief er die Iqama aus, sobald er ihn sah. Und sollte der Imam die Moschee betreten zu einer Zeit, in der er normalerweise nicht die Moschee betritt, zum Beispiel ist er schon 5 Minuten nach dem Adhan schon da, wo er normalerweise 10 Minuten erst später kommt, oder sollte er schon in der Moschee sein. In diesen Fällen natürlich, es ist kein Vergehen, wenn der Muadzin den Imam erst fragt, ob er die Iqama ausrufen soll oder nicht. Und das hat auch Bilal radiallahu ta'ala anhu manchmal gemacht, wie es in Bezug auf das Fajr-Gebet überliefert worden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und es ist auch kein Problem, wenn der Imam mit dem Muadzin ausmacht, dass er die Iqama ausrufen soll nach einer bestimmten Zeit, egal ob der Imam kommt oder nicht kommt. Denn manchmal kann es passieren, dass der Imam sich verspätet, und dann ist es für die Moscheegemeinschaft besser, wenn sie erst einmal ein bisschen warten und dann erst nach dem Imam schicken. Denn das haben sie auch gemacht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einem berühmten Ereignis, wie es Sahihain überliefert. Und zwar hat dann Umar radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gefragt, wie sieht es aus, sollen wir nicht Isha beten? Und dann kam der Prophet hinaus, sallallahu alaihi wasallam, hat mit ihm gebetet, und er hatte es absichtlich, alaihi wasallam, hinausgezögert. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man nach dem Imam schickt, dann schickt man nach ihm. Heutzutage kann man auch ihn anrufen, zum Beispiel. Oder wenn es nicht möglich ist, sollte es nicht möglich sein, dann ist es kein Vergehen, wenn man nach einer gewissen Zeit betet, wenn man merkt, dass die Moscheegemeinschaft darunter leidet, oder wenn der Imam mit dem Muadzin ausgemacht hat, zum Beispiel, wenn ich so und so viele Minuten zu spät komme, dann soll die Gemeinschaft einfach das Gebet verrichten. Was den Wortlaut der Iqama angeht, den haben wir schon natürlich erfahren, als wir über den Hadith von Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu gesprochen haben. Und er ist grob gesagt die Halbierung des Adhan. Man spricht auch von, dies ist die Halbierung des Adhan, und so heißt es gemäß der Mehrheit der Ulama, wird die Iqama wie folgt ausgerufen: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Qad qamat as-salah, Qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und diese Adhan ist deswegen der Adhan der Mehrheit der Ulama, weil er authentisch überliefert worden ist und auch ausdrücklich so im Hadith von Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu überliefert, Ausdrücke so erwähnt worden ist. Das ist die erste Version und stützt sich auch auf die folgende Überlieferung, und wo es heißt von Anas ibn Malik, qala umira bilalun an yashfa' al-adhan wa an yutira al-iqamata illa al-iqama. Anas ibn Malik sagte, Bilal wurde angeordnet, den Adhan zu verdoppeln und die Iqama zu halbieren, außer ab der Iqama selbst. Das heißt, außer ab der Aussage qad qamat as-salah, weil diese Aussage kommt ja beim Adhan gar nicht vor und die sagt man zweimal. Und sie wird nicht halbiert, weil sie, wie gesagt, beim Adhan gar nicht vorkommt. Und auch nicht der Takbir danach wird auch nicht mehr dann qad qam sa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dieser gesamte Teil wird vom Adhan nicht halbiert, deswegen kommt er so in der Iqama vor. Es gibt eine zweite Version, die überliefert worden ist, über die Iqama. Genauso wie wir beim Adhan zwei Versionen haben, und wenn wir noch den Tarji' reinnehmen, haben wir vier. Genauso gibt es auch für die Iqama eine zweite Version, die genauso aussieht wie der Adhan von Bilal, radiallahu anhu. Wie der Adhan von Bilal, das heißt mit vier Takbir am Anfang und ohne Tarji', außer natürlich, dass nach dem zweiten Hayya ala al-Falah, dass man nach dem zweiten Hayya ala al-Falah qad qamat as-salah hinzufügt. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden. Und diese Version stützt sich auf eine folgende Überlieferung von Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu, in der er Folgendes gesagt hat: der Adhan des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war sowohl hinsichtlich des Adhan als auch hinsichtlich der Iqama jeweils doppelt. Der Adhan des Propheten war sowohl hinsichtlich des Adhan als auch hinsichtlich der Iqama jeweils doppelt. Aber diese Überlieferung ist da'if. Deswegen ist die erste Version, die wir genannt haben, der Sunnah näher, der authentischen Überlieferung näher. Ansonsten sollte man von dieser Version überzeugt sein, darf man ihn auch so ausrufen. Insgesamt haben wir, deswegen zusammengefasst, wir haben eine Version der Iqama und zwei beziehungsweise vier Versionen des Adhan, wobei die stärkste Version beim Adhan ist der bekannte Version von Bilal radiallahu ta'ala. Wenn der Muadhin den Adhan ausgerufen hat, wir haben bereits gesprochen über die Eigenschaften, die ein Muadhin innehaben sollte, ist die Frage, wer soll dann die Iqama ausrufen? Und so gibt es eine Überlieferung diesbezüglich, die überlieferte von Ziyad ibn al-Harith al-Sudai. Er sagte, als es Zeit zum ersten Adhan des Subh-Salah war, ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir an, den Adhan auszurufen. Dann fragte ich von Zeit zu Zeit immer wieder, soll ich die Iqama ausrufen, o Gesandter Allahs? Dann schaute er in Richtung Osten, ob die Morgendämmerung bereits eingetroffen war, und sagte nein. Als dann die Morgendämmerung eingetroffen war, stieg er herab und vollzog den Wudu und kam zu mir. Seine Freunde kamen nach, dann wollte Bilal die Iqama ausrufen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, der Bruder von Suda hat den Adhan ausgerufen und wer den Adhan ausruft, soll auch die Iqama ausrufen, dann habe ich die Iqama ausgerufen. Und diese Überlieferung bei Imam al-Tirmidhi ist ebenfalls da'if. Aber Imam al-Tirmidhi rahimahullah sagte, dass die meisten Ulama trotzdem nach diesem Hadith gehandelt haben. Und das hängt einfach damit zusammen, und deswegen der Sinn, warum man den Hadith trotzdem manchmal, solche Hadith trotzdem erwähnt, ist, weil sie übereinstimmen mit dem, was normalerweise der Fall ist. Normalerweise Adhan und Iqama, sie beide gehören zusammen. Und derjenige, der den Adhan ausgerufen hat, der gewartet hat, bis die Gebetszeit eintrifft und sich die Mühe gemacht hat und die Zeit genommen hat, er ist quasi als erstes in der Moschee war, er ist derjenige, der am ehesten das Recht dazu hat, dass auch die Iqama ausgerufen worden ist. Es gibt auch keinen Grund, warum eine andere Person sich jetzt vor ihn drängen sollte. Sollte jemand anderes den Adhan ausrufen, ist es natürlich keine verbotene Sache, sofern der Imam damit einverstanden ist und der Muadzin ihm den Vorrang lässt, ist es kein Problem. Also ist die Adhan, die Iqama ist trotzdem gültig, aber aber Vorrang hat, das Erstrecht hat natürlich derjenige, der den Adhan auch ausgerufen hat. Von wo soll man denn die Iqama ausrufen? Wir haben gesagt, dass der Adhan Bilal von draußen ausgerufen hat auf einem Dach, damit eben die Leute das hören können. Und die Iqama, nach manchen Ulama, ist mustahab, sie von der gleichen Stelle auszurufen, wie der Adhan. Doch die Überlieferung diesbezüglich ist auch da'if. Und deswegen die Iqama. Es gibt also keine bestimmte Stelle, von der sie ausgerufen werden sollte oder müsste. Man darf sie also ausrufen innerhalb der Moschee oder auch außerhalb der Moschee. Das ist nicht weiter entscheidend. Nachdem wir nun erfahren haben, wann der Adhan ausgerufen wird und wann die Iqama ausgerufen wird und was der genaue Wortlaut dieser beiden sind, fassen wir nochmal zusammen, was den Adhan selbst angeht, die Bedingungen für die Gültigkeit des Adhan bzw. der Iqama. Wir haben dafür zwei Bedingungen, was den Akt des Ausrufens an sich angeht. Ich rede also jetzt nicht von dem Muadhin oder dem Muqim, sondern ich rede von dem Adhan als Wortlaut. Da haben wir zwei Bedingungen für die Gültigkeit. Einmal den Tartib und einmal Al-Mualah. Al-Tartib, das kennen wir aus dem Wudu. Da wissen wir, dass die Reihenfolge entscheidend ist. Und auch hier beim Adhan der Iqama ist die Reihenfolge entscheidend. Das heißt, man kann nicht einen Satz vor dem anderen Satz erwähnen, sondern man muss diese 15 Sätze des Adhan in dieser Reihenfolge erwähnen, wie sie überliefert worden sind. Und weil es eine Ibadah ist und die Ibadah ist so fest vorgegeben. Und die zweite Bedingung ist Al-Mualah. Und auch Al-Mualah kennen wir auch schon aus dem Kapitel Wudu. Denn Al-Mualah bedeutet, dass man keinen zu großen Abstand lässt zwischen diesen einzelnen Sätzen. Also wenn einer den ersten Satz erwähnt und dann 2 Minuten Pause macht und den zweiten Satz mit einer halben Stunde wieder weitermacht, dann würde kein vernünftiger Mensch das als einen Adhan bezeichnen. Nun haben wir über den Muadhin gesprochen und wie er den Adhan auszurufen hat. Dann sollten wir jetzt auch ein bisschen unterhalten über denjenigen, der den Adhan nicht ausruft, sondern dem Adhan lauscht und zuhört. Was soll man denn während des Adhans sagen? Grundsätzlich gilt, während der Muadhin den Adhan ausruft, sprichst du dem Muadhin das nach, was er sagt. Wenn er also sagt, Allahu Akbar, dann sagst du auch, Allahu Akbar. Wenn er sagt zum Beispiel, Ashhadu an la ilaha illallah, dann sagst du auch, Ashhadu an la ilaha illallah. Und so weiter und so fort. Grundsätzlich sagst du genau das nach, was der Muadhin ebenfalls sagt. Eine Ausnahme gibt es gemäß der richtigeren Ansicht der Ulama bei dem Wort Hayya ala al-Salah und Hayya ala al-Falah. Bei diesen beiden Worten sagt man statt Hayya ala al-Salah und Hayya ala al-Falah La hawla wa la quwwata illa billah. Statt dass man sagt, also der Muadhin sagt Hayya ala al-Salah, sagt man nicht Hayya ala al-Salah. Und wenn er sagt Hayya ala al-Falah, sagt man nicht Hayya ala al-Falah, sondern sagt man stattdessen insgesamt, also logischerweise viermal, La hawla wa la quwwata illa billah, was so viel bedeutet wie keine Veränderung und keine Kraft außer durch Allah. Und das entnehmen wir aus einem folgenden Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn der Muadhin Allahu Akbar sagt und man dann Allahu Akbar sagt Und wenn er dann Ashhadu an la ilaha illallah und man dann auch sagt Ashhadu an la ilaha illallah und wenn er dann Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sagt und man selbst sagt Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah und wenn er dann sagt Hayya ala salah und man dann selbst sagt La hawla wa la quwwata illa billah und wenn er dann sagt Hayya ala al-farah und man dann ebenfalls sagt La hawla wa la quwwata illa billah und wenn er dann sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar und man dann sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar und wenn er dann sagt La ilaha illallah und dann auch La ilaha illallah aus tiefstem Herzen sagt, wird man ins Paradies eingehen. Das ist ein Versprechen von demjenigen, der immer die Wahrheit sagt, wie wenig Taten man nur machen muss, um diese gewaltige Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und das sollte Motivation für jeden Einzelnen von uns sein, diese Dhikr nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und hier sieht man die falsche Vorgehensweise von denjenigen, die sagen, ach, das ist eine Sunnah, das muss ich nicht praktizieren, das ist eine freiwillige Sache, ich kann sie weglassen. Wer ist derjenige, der diese Taten braucht? Allah Azza wa Jal, oder bist du derjenige, der diese Taten braucht? Ein Wort, das du nachsprichst, ein paar Sätze, die du nachsprichst, und Allah Azza wa Jal verspricht dir Vergebung von sich aus, verspricht dir das Paradies von sich aus. Und er hat nicht gesagt, dass man das einmal, dass man das immer gesagt haben muss. Subhanallah, man hat nach diesem edlen Hadith gehandelt, selbst wenn man es nur ein einziges Mal gesagt hat, inshallah ta'ala. Was ist dann mit denjenigen Menschen, die diesen Adhan fünfmal pro Tag nachsprechen? Was ist dann mit denjenigen Menschen, die diesen Adhan fünfmal pro Tag ausrufen und der Grund dafür sind, dass andere Menschen zum Gebet erscheinen? Wir wissen, dass es im Paradies viele Rangstufen gibt. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu den höchsten, möge Allah uns die höchsten gewähren lassen. Wenn man statt Hayya ala Salah und Hayya ala Falah, La hawla wa la quwwata illa billah sagt, hat das auch einen sehr logischen Sinn. Denn bei allen Sätzen ist es vernünftig, dass man sie nachspricht. Aber wenn man sagt Hayya ala Salah, das bedeutet so viel wie komm zum Gebet. Hayya ala Falah, auf zum Erfolg. Und du bist doch niemand, der andere jetzt gerade aufruft, sondern du sollst ja nur einen Dhikr sprechen, um von Allah zu belohnt zu werden. Und deswegen macht es Sinn, dass man stattdessen sagt, La hawla wa la quwwata illa billah. Denn wenn der Muadhin sagt, komm zum Gebet, auf zum Erfolg, und dann sagst du, es gibt keine Veränderung, keine Kraft außer durch Allah, als würdest du dich Allah azzawajal ergeben und ihn darum bitten, dass er dir die Kraft gibt und dich festigt, damit du überhaupt zu diesem Salah erscheinen kannst. Es gibt eine andere Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr den Muadhin hört, dann sprecht das nach, was er sagt. Und dieser Hadith, den nennt man Mujmal. Mujmal bedeutet mehr oder weniger allgemein, aber besser gesagt nicht genau definiert. Nicht genau definiert. Und Mubayyan nennt man eine Überlieferung, wenn sie genauer definiert. Deswegen, wir haben hier also keinen Widerspruch, weil der erste Hadith, der würde ja bedeuten, dass man einfach nur nachspricht, was der Muadhin sagt, egal was er sagt, auch bei Hayya ala Salah und Hayya ala Falah. Und die zweite Überlieferung von Umar ibn Khattab radiallahu anhu ist viel detaillierter und deswegen nennt man diese Überlieferung genau detailliert, auf Arabisch sagt man Mubayyan. Und eine Regel in Usul lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer Mujmal-Aussage und einer Mubayyan-Aussage. Es gibt keinen Widerspruch zwischen einer allgemein gehaltenen Aussage und einer Aussage, die es mehr verdeutlicht und klarer auf diese Sache eingeht. Das, was wir gesagt haben, ist fest vorgeschrieben. Das heißt also, der Muadhin hat sich an diesen Wortlaut zu halten und der Muslim, der diesen Adhan hört, hat sich ebenfalls an diesen Wortlaut zu halten und hat nicht das Recht, irgendetwas hinzuzufügen. Und das merkt man sehr, sehr oft, dass die Leute etwas hinzufügen. Sie zum Beispiel sagen manche Leute, statt nur La hawla wa la quwwata illa billah, fügen sie zum Beispiel hinzu Al-Ali Al-Azim oder so. Okay? Und das ist nicht das Recht eines Muslims. Natürlich ist Allah Azza wa Jalla Al-Ali und Allah ist auch Al-Azim, aber es ist nicht das Recht eines Muslims, bei einem vorgeschriebenen oder vordefinierten Dhikr etwas hinzuzufügen. Und Das über der Iqama, darüber werden wir gleich auch sprechen, weil auch manche Leute dort etwas noch hinzufügen. Aber wir sind jetzt noch beim Adhan. Beim Adhan gibt es noch einen Wortlaut, über den wir uns noch unterhalten müssen, was wir währenddessen sagen sollen. Denn der Muadhin beim Fajr Salah, haben wir gesagt, dass er beim zweiten Adhan nach Hayya al-Falah, Hayya al-Falah, ruft er aus, As-Salatu khayrun minan nawm, As-Salatu khayrun minan nawm, was so viel bedeutet wie, das Beten ist besser als Schlafen. Beten ist besser als Schlafen. Und was soll man während dieses Satzes sagen? Die Antwort lautet, wir halten uns an die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem er sagte, wenn der Muadhin einen Adhan ausruft, dann sagt das Gleiche, was er gesagt hat. Denn das ist grundsätzlich ist der Fall, dass man genau sich an diese offensichtliche Bedeutung hält, solange es keinen Hadith gibt, wie in diesem Fall der Hadith von Umar, solange es in diesem Fall keinen Hadith gibt, der etwas anderes sagt. Denn der Hadith von Umar hat zwar das ein bisschen mehr definiert, aber nicht in Bezug auf Salatu Khayrun Minan Naum, sondern in Bezug auf Hayya al-Salah und Hayya al-Falah. Deswegen bleiben wir bei allem anderen bei der gleichen, bei dem allgemeinen Wortlaut. Und auch merken wir manchmal, dass in manchen Moscheen der Muadhin auch eine Sache macht, die er nicht machen darf. Wenn er den Adhan ausgerufen hat, spricht er lautstark diesen Dua vor. Also spricht er lautstark einen Dua, nachdem er den Adhan gesprochen hat. Es ist zwar ein Adhan, es ist zwar ein Dua überliefert worden, dass man ihn spricht nach dem Adhan. Darüber reden wir gleich, inshallah. Aber das ist nicht etwas, was der Muadhin laut ausrufen darf. Und sobald er in das Mikrofon spricht, hat er nämlich es laut ausgerufen. Es gibt noch ein zweites, spezielles, überliefertes Dua, das man spricht, während der Muadhin den Adhan ausruft. Und zwar berichtet uns Sa'd ibn Abi Waqas, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Wenn jemand den Muadhin hört, und währenddessen sagt, gemeint währenddessen, das heißt, während er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, dann sagt man, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bil ismi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Das heißt, wenn man während der Muadhin den Adhan ausruft, Folgendes sagt, auch ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist ein Einziger und hat keinen Teilhaber. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Und ich bin mit Allah als Herrn, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandten und mit dem Islam als Religion zufrieden. Wenn man diesen Satz sagt, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rufira lahu, so wird ihm vergeben. Und wenn der Prophet sagt, ihm wird vergeben, heißt, sie werden ihm seine Sünden vergeben. Und wir erwarten und hoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die großen als auch diese kleinen Sünden dadurch vergibt. Ein kleiner Dua wieder, mit dem man täglich bis zu 5-mal gewaltige Belohnung von Allah azza wa jal erhalten kann. Möge Allah uns diese Sache nicht verwehren. Wir haben gesagt, dass der Muadhin nichts hinzufügen darf vom Adhan. Bei manchen Gebetsrufen werden Worte hinzugefügt, wie zum Beispiel statt oder nach Hayya ala Salah, Hayya ala Khair al-Amal, kommt zum Besten aller Taten. Das ist ein wahres Wort, aber wie gesagt, der Adhan ist fest vorgeschrieben. Ich kann auch nicht bei einem Dhikr, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir so gesagt hat, er sagt zu mir, sag das im Sujud und sag das im Ruku' und sag das im Adhan und sag das nach dem Adhan. Ich habe nicht das Recht, mich auf die Stufe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu stellen und den Leuten irgendetwas zu sagen, sag diesen Adhan zu diesem Zeitpunkt. Entschuldigung, sag diesen Dhikr zu diesem Zeitpunkt. Oder sprecht diesen Dhikr so oft aus. Oder diesen Dhikr sprecht ihr, wenn ihr das und das gemacht habt. Niemand hat das Recht, einen bestimmten Dhikr zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Anzahl festzulegen, außer Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter, weil er der Gesandte Allahs ist, das heißt im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn man mehr als einen Adhan hört, was soll man dann machen? Soll man dann jedem einzelnen Adhan zuhören und nachsprechen? Das wird ein bisschen schwierig sein. Und es reicht, wenn man einem spricht und am sinnvollsten natürlich dem ersten, den man hören kann. Sobald ein Muadzin den Adhan ausruft, richtet sich an dich die Anordnung, diesem Muadzin nachzusprechen. Und das machst du. Und wenn du währenddessen einem anderen Adhan hörst, dann bist du entschuldigt, denn du kannst nicht zweien gleichzeitig zuhören und zweien gleichzeitig nachsprechen und gleichzeitig dabei konzentriert sein. Allah weiß am besten Bescheid. Nach dem Adhan, liebe Geschwister, spricht man das überlieferte Dua über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und doch bevor man diesen Dua spricht oder zu diesem Dua gehört, dass man zuerst einmal den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausspricht. Das heißt, wenn der Muadhin fertig ist und sagt La ilaha illallah vom Adhan, dann soll man danach erstmal sagen Allahumma salli ala Muhammad. Das ist das Mindeste, was man macht. Man kann auch sagen, eine andere Version sagen. Der Prophet sagt, soll man über ihn den Friedensgruß sprechen. Ob du sagst Allahumma salli ala Muhammad, oder ob du sagst Allahumma salli ala Rasulillah, oder ob du sagst Allahumma salli ala Nabi, oder ob du sagst Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, oder ob du sagst Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Also das Salat Ibrahimia, das alles sind Variationen seiner Aussage sallallahu alaihi wa sallam. Er hat nicht gesagt, du darfst es nur so sagen, sondern egal wie du es sagst, darfst du es sagen. Und natürlich ist die beste und vollkommenste Form die Form, die er dir beigebracht hat. Und das ist natürlich die längste. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Weil er wurde ja gefragt, wie sollen wir Salah sprechen? Er sagte so. Und danach macht man das, was im folgenden Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu überliefert worden ist. Er sagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. Wer während er den Adhan hört, sagt, Allahumma rabba hadihi da'awati tammah, o Herr dieses vollkommenen Rufes, was salat al-qa'ima und anstehenden Gebetes, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, schenke Muhammad die Wasila und Vorzüglichkeit, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah, und gib ihm eine lobenswerte Stellung, diejenige, die du ihm versprochen hast. Wer das spricht nach dem Adhan, so wird die Fürsprache für ihn am Tag der Auferstehung erlaubt sein. Guck mal, liebe Geschwister, den Adhan. Wir haben kennengelernt, dass man durch den Adhan Nummer 1 die Sünden vergeben bekommt, wenn man den Dua sagt, Raditu wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Wenn man diese Sache sagt, der Prophet verspricht einem, dass einem die Sünden vergeben werden. Beim anderen Dua verspricht der Prophet einem sallallahu alaihi wasallam, dass einem das Paradies verbindlich gemacht wird. طيب. Und bei dem dritten Dua, Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet verschicht einem die Shafa'a am Tag der Auferstehung. Das alles abhängig von einem einzigen Adhan. Wie viele Adhan entgehen uns, wenn wir unsere Zeiten nicht in den Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala verbringen. Der eine wohnt vielleicht weit weg von der Moschee, aber hat die Möglichkeit zur Moschee zu kommen. Je öfter er zur Moschee kommt, wenn das, liebe Geschwister, und das sollte man sich mal verinnerlichen, wenn diese Sache gilt für den Gebetsruf, wie gesagt, was gilt dann für denjenigen, also wenn das gilt für denjenigen, der den Gebetsruf hört und diese Dhikr spricht, was gilt dann für denjenigen, der den Gebetsruf selbst ausruft bei Allah subhanahu wa ta'ala? Und was gilt dann für diejenigen Menschen, die dem Gebetsruf folgen und das Salah letztendlich verrichten? Denn diese Adhan ist ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht um den Adhan, sondern es geht letztendlich um das Salah, das zu verrichten ist. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er selbst sagte, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, und wisset, dass die besten eurer Taten eure Gebete sind. Und wisset, dass die besten eurer Taten eure Gebete sind. Manche Leute fügen noch hinzu, in den Adhan, Entschuldigung, in den Dua nach dem Adhan, dass sie sagen, O Herr, schenke ihm die sehr hohe Stufe im Paradies. Ad-Darajat al-Rafi'a, al-Aliya al-Rafi'a fil Jannah. Und das ist auch nicht authentisch überliefert worden. Ja. Ebenso lasst uns diesen folgenden Hadith hören von Abdullah ibn Amr ibn As. Er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Wenn ihr den Muadzin hört, dann sprecht dasselbe nach wie er. Hiernach ruft den Friedensgruß über mich aus. Denn wer den Friedensgruß über mich ausruft, für den ruft Allah den Friedensgruß 10-mal aus. Wenn du also sagst, Allahumma salli ala Muhammad, du bekommst von Allah azza wa jalla 10-mal, als würde er sagen, Allahumma salli ala fulan. Und Allah azza wa jalla, das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, er macht das nicht so, wie ich gerade gesagt habe, deswegen das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala, ist direkt erhältst du das, was du willst. Denn du sagst ja zu Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Das heißt, O Allah, segne Muhammad. Oder O Allah, erbarme dich Muhammad. Und wenn Allah das Salah macht, er gibt dir direkt die Barmherzigkeit und den Segen, weil Allah braucht niemanden darum zu bitten. Wie wir darauf vorhin hingewiesen haben, wenn der Muadzin fertig ist mit dem Adhan und gesagt hat, La ilaha illallah, fertig, dann ist er fertig und hebt seine Stimme danach nicht mehr mit irgendeinem Dhikr. Und er darf auf keinen Fall laut sagen, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati al-qa'im, diesen Dua laut sagen. Und wie das in manchen Moscheen gemacht wird, dass der Muadzin laut vorsagt und die anderen nachsprechen. Das Mindeste, was man darüber sagen kann, unabhängig davon, dass es natürlich eine Neuerung ist, das Mindeste, was man sagen kann zusätzlich ist, dass den Leuten der Lohn entgeht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verlangt, dass die Leute, jede Einzelnen davon diesen Dua sprechen. Und in diesem Fall spricht nur einer diesen Dua. Und deswegen entgeht den Leuten zweifellos diese Umsetzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Umsetzung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hiermit sind wir fertig mit dem Teil über den Adhan. Und werden inshallah ta'ala beim nächsten Mal weitermachen mit den Schart des Salah, das heißt den Gebetsbedingungen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.